Es gibt Momente im Leben, in denen es scheint, als würde Gott schweigen. Das Herz wird unruhig, die Seele fragt sich: Herr, warum ist es noch nicht geschehen? Aber pass gut auf. Bevor sich die Verheißung erfüllt, bevor der Herr dir etwas Großes anvertraut, gibt er immer Zeichen. Gott handelt niemals impulsiv, er eilt nicht, aber er kommt auch nie zu spät. Für alles gibt es eine festgelegte Zeit, und wenn der Herr dich erhöhen will, beginnt er, dein Umfeld vorzubereiten. Hast du schon bemerkt, dass vor einer großen Veränderung einige Dinge außer Kontrolle zu geraten scheinen? Freunde, die dir einst nahe standen, ziehen sich zurück. Türen, die sicher schienen, schließen sich. Und das, was früher Sinn ergab, bringt plötzlich keine Ruhe mehr? Das ist kein Zufall. Wenn Gott dabei ist, etwas Größeres in dein Leben zu bringen, entfernt er alles, was nicht mehr zu seinem Plan gehört. Er löst alte Bindungen, bricht falsche Verbindungen und sondert dich für etwas Neues ab. So war es bei Josef in Ägypten, so war es bei Mose in der Wüste und so wird es auch bei dir sein. Die Bibel sagt in Jesaja 30,19: Siehe, ich schaffe Neues. Schon sprießt es. Erkennt ihr es nicht? Das ist die Frage des Herrn an dich heute. Kannst du erkennen, was er tut? Viele sind so auf den Schmerz des Übergangs fixiert, dass sie den Segen der Vorbereitung nicht sehen. Was wie ein Verlust aussieht, ist in Wirklichkeit eine Befreiung. Was wie eine Verzögerung erscheint, ist in Wahrheit Schutz. Was wie Ungerechtigkeit wirkt, ist Gott, der alles ordnet, um dich zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen. Und es gibt noch ein weiteres Zeichen, das du nicht ignorieren darfst. Bevor Gott dir etwas Großes anvertraut, arbeitet er an deinem Charakter. Er formt deine Geduld, deine Gehorsamkeit, deine Demut. Wenn er etwas Gewaltiges für dich bereithält, stellt er zuerst sicher, dass dein Herz bereit ist, es zu empfangen. Gott setzt niemals eine Krone auf das Haupt eines Menschen, der noch die Denkweise eines Sklaven hat. Schau auf David. Gott salbte ihn zum König, als er noch ein einfacher Hirte war. Aber es dauerte Jahre, bis er den Thron bestieg. Warum? Weil Gott ihn formen, ihn lehren, ihn vorbereiten musste, damit er die Salbung tragen konnte, ohne daran zugrunde zu gehen. Und vielleicht ist es genau das, was der Herr gerade mit dir tut. Du wirst geprüft, geschliffen, von ihm geformt. Die Situationen, die deinen Glauben herausfordern, sollen dich nicht zerstören, sondern stärken. Gott verschwendet keinen Schmerz. Jede Träne, die du vergossen hast, jeder Moment, in dem du ans Aufgeben gedacht hast, er hat es gesehen. Er war da. Er hat dich gelehrt, ihm zu vertrauen, dich ihm vollständig hinzugeben. Also hör auf, dich gegen den Prozess zu wehren. Hör auf zu fragen, warum? Und fang an zu fragen, wofür? Gott bereitet dich auf etwas vor, das deine Augen noch nicht gesehen haben. Etwas, das dein Verstand noch nicht erfassen kann. Du magst es jetzt nicht verstehen, aber eines Tages, wenn du zurückblickst, wirst du erkennen, dass alles Sinn gemacht hat. Denn Gott irrt sich nie. Er täuscht sich nicht. Und wenn er es versprochen hat, dann wird er es erfüllen. Wenn Gott dich auf eine neue Ebene bringen will, dann rüttelt er an den Fundamenten deines Lebens. Und diese Bewegung geht oft mit einer tiefen Stille einher. Du betest, du flehst, du suchst nach Antworten. Aber alles, was du hörst, ist das Geräusch des Wartens. Doch lass mich dir eines sagen. Gottes Schweigen bedeutet nicht seine Abwesenheit. Es bedeutet, dass er am Werk ist. Und er bereitet nicht nur das vor, was auf dich zukommt, sondern er bereitet auch dich darauf vor. Schau dir die Geschichte von Abraham an. Gott versprach ihm eine Nachkommenschaft, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Doch bevor sich diese Verheißung erfüllte, musste Abraham warten. Und es war keine Wartezeit von Tagen oder Monaten, sondern von Jahren. Er sah Sarah an und beobachtete, wie die Zeit verstrich, wie die menschlichen Möglichkeiten schwanden. Aber weißt du, was Gott tat? Er lehrte Abraham, sich ganz auf ihn zu verlassen. Denn wenn Gott dir etwas Großes gibt, dann muss er sicherstellen, dass dein Glaube auf ihm gegründet ist, nicht auf den Umständen. Vielleicht ist es genau das, was gerade mit dir geschieht. Gott hat es dir versprochen. Du hast geglaubt, aber die Zeit vergeht und nichts scheint sich zu bewegen. Doch lass dich nicht täuschen. Der Himmel steht niemals still. Der Himmel ist niemals träge. Der Herr ordnet alles. Er richtet jedes Detail aus. Und zur richtigen Zeit, zu seinem Zeitpunkt, wird das, was heute noch fern erscheint, zur Wirklichkeit. Aber eines musst du wissen. Vor der Verheißung kommt immer die Prüfung. Gott stellte Abrahams Glauben auf die Probe, als er ihn bat, Isaak zu opfern. Gott prüfte den Glauben von Mose in der Wüste. Gott prüfte den Glauben von Josef in Ägypten. Warum sollte es bei dir anders sein? Ein Glaube, der nicht geprüft wird, kann nicht gestärkt werden. Gott führt uns nicht direkt ans Ziel. Er führt uns auf einen Weg des Lernens. Denn er weiß, eine Verheißung ohne Vorbereitung kann zu einer Last werden, die wir nicht tragen können. Und in diesem Prozess verändert er deine Sicht auf das Leben. Er lehrt dich, zu erkennen, was von ihm kommt und was nur Ablenkung ist. Manche Menschen, die einst Teil deines Weges waren, könnten entfernt werden. Manche Gelegenheiten, die perfekt schienen, könnten sich einfach nicht erfüllen. Doch das bedeutet nicht, dass Gott dich vergessen hat. Es bedeutet, dass er deinen Weg verfeinert. Psalm 37,5 lehrt uns: Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Genau das ist es, was du jetzt tun musst. Loslassen, vertrauen und ruhen. Wenn Gott etwas Großes für dein Leben bereithält, dann wird er niemals zulassen, dass du dich mit dem Kleinen zufrieden gibst. Er wird alles in Bewegung setzen, Pläne durchkreuzen, Richtungen ändern, nicht um dich zu frustrieren, sondern um dich weiterzubringen. Und wenn die richtige Zeit gekommen ist, wirst du es sehen. Die Puzzleteile werden sich zusammenfügen, die Wege werden sich öffnen und das, was unmöglich schien, wird vor deinen Augen Wirklichkeit. Denn der Gott, der es versprochen hat, ist treu und wird es erfüllen. Vielleicht fragst du dich, wenn Gott etwas für mich vorbereitet, warum muss ich dann so viele Kämpfe durchstehen? Warum scheint sich alles gegen mich zu stellen? Hör gut zu. Vor einem großen Sieg gibt es immer großen Widerstand. Der Feind kämpft nicht gegen diejenigen, die stehen bleiben. Er kämpft gegen diejenigen, die voranschreiten. Wenn du Widerstand spürst, wenn sich Türen zu schließen scheinen, wenn die Last auf deinen Schultern größer ist als je zuvor, dann wisse, das ist ein Zeichen dafür, dass du näher an der Verheißung bist, als du denkst. Schau dir das Leben. Von Mose an. Bevor er das Volk befreite, musste er sich dem Pharao stellen. Und was geschah? Das Herz des Pharaos verhärtete sich noch mehr. Was vorher schwer war, wurde unmöglich. Doch genau in dieser Situation offenbarte Gott seine Macht. Das Meer teilte sich, die Feinde wurden besiegt und die Verheißung wurde erfüllt. Heute sagt Gott zu dir: Erschrick nicht vor den Schwierigkeiten, denn sie sind das Zeichen, dass ich wirke. Ich bin der Gott, der Krisen in Wunder verwandelt. Vergiss nicht, immer wenn Gott dir etwas Großes anvertrauen will, nimmt er sich. Zuerst Zeit, dein Herz zu formen. Er entfernt Unreinheiten, arbeitet an deinen Beweggründen und lehrt dich, ihm über alles zu vertrauen. Die Prüfung des Glaubens kommt vor der Erfüllung der Verheißung. Gott bereitet dich darauf vor, den Segen zu tragen, ohne daran zugrunde zu gehen. Was nützt es, etwas Großes zu empfangen, wenn dein Herz noch nicht darauf vorbereitet ist, es zu verwalten? Deshalb erlaubte Gott, dass Josef durch das Gefängnis ging, bevor er den Palast erreichte. Der Traum gehörte ihm bereits, die Verheißung war schon ausgesprochen, aber bevor er regieren konnte, musste er erst dienen lernen. Bevor er den Ring der Autorität tragen konnte, musste er Ungerechtigkeit, Ablehnung und Verrat ertragen. Gott formte ihn, damit er, wenn er auf dem Thron saß, mit Weisheit und Demut regieren würde. Vielleicht tut Gott dasselbe mit dir. Der Ort, an dem du dich jetzt befindest, mag eng und unbequem erscheinen, aber genau in diesem Umfeld wird dein Charakter geformt. Gott hat dich nicht dazu berufen, ein kleines Leben zu führen. Er hat etwas Großartiges für dich vorbereitet. Doch zuerst will er, dass du bereit bist, diesen Plan zu leben. Und hier ist ein Geheimnis. Kurz bevor du in die neue Zeit eintrittst, die Gott für dich vorbereitet hat, beginnt sich deine Sichtweise zu verändern. Die Dinge, die dich früher zufriedenstellten, machen plötzlich keinen Sinn mehr. Was früher deine Aufmerksamkeit fesselte, erscheint dir nun zu klein. Gott ruft dich auf eine höhere Ebene und deshalb bricht er alles ab, was nicht mit seinem Plan übereinstimmt. Psalm 32,8 sagt: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Gott führt dich, auch wenn du es nicht siehst, auch wenn du es nicht verstehst. Der Prozess mag schmerzhaft sein, aber er ist notwendig. Vertraue darauf, denn das, was er für dein Leben vorbereitet, ist größer, als du dir vorstellen kannst. Wenn Gott dir etwas Großes geben will, ist eines der deutlichsten Zeichen die Übergangsphase. Was früher bequem war, beginnt sich unangenehm anzufühlen. Wo einst Leichtigkeit war, spürst du plötzlich eine Last. Menschen, die dir nahe standen, entfernen sich ohne ersichtlichen Grund. Und du fragst dich vielleicht: Herr, was geschieht hier? Aber die Antwort ist einfach. Er bewegt dich auf eine neue Ebene. Schau dir die Geschichte von Elia an. Gott versorgte ihn durch Raben am Bach Krit, doch eines Tages trocknete das Wasser aus. Gott hätte den Bach weiterhin fließen lassen. Können. Er hätte weiterhin Raben senden können. Aber er tat es nicht. Warum? Weil Elias Zeit an diesem Ort vorbei war. Gott bereitete etwas Größeres für ihn vor. Und dazu war es nötig, dass er weiterzog. Oftmals muss Gott uns aus unserer Bequemlichkeit herausholen, um uns weiterzubringen. Der Job, der einst sicher schien, existiert plötzlich nicht mehr. Beziehungen, die für immer hielten, lösen sich auf. Doch höre zu. Stillstand kann uns das Beste verwehren, was Gott für uns hat. Wäre Elia am ausgetrockneten Bach geblieben, wäre er verdurstet. Doch er gehorchte, bewegte sich weiter und fand Versorgung im Haus der Witwe von Zarpat. Ein weiteres Zeichen dafür, dass Gott dir etwas Großes anvertrauen will, ist die Prüfung der Geduld. Warten ist nie einfach. Alles in uns verlangt nach sofortigen Antworten. Wir wollen die Erfüllung der Verheißung jetzt sehen, aber Gott eilt nie. Er arbeitet in Zeiten und Jahreszeiten, so wie ein Samen Zeit zum Keimen braucht, bevor er zu einem starken Baum wird, erfordert auch die Erfüllung der Verheißung Reife. David wusste, was das bedeutet. Er wurde bereits als junger Mann zum König gesalbt, doch es dauerte Jahre, bis er tatsächlich den Thron bestieg. Während dieser Zeit musste er Verfolgung erdulden und sogar um sein Leben fliehen. Es sah so aus, als würde sich die Verheißung entfernen, aber in Wirklichkeit trainierte Gott ihn für sein Königtum. Und genau das tut der Herr auch mit dir. Er verfeinert deinen Glauben, formt deine Geduld und stärkt dein Vertrauen. Gott will dir nicht nur einen Segen geben, er will, dass du darauf vorbereitet bist, ihn zu tragen. Denke an Galater 6,9. Lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Deine Zeit kommt. Was du jetzt tun musst, ist standhaft bleiben, weiterhin vertrauen und gehorsam bleiben. Der Prozess mag schmerzhaft sein, aber die Verheißung ist sicher. Gott versagt nie, er vergisst nie, und wenn du es am wenigsten erwartest, wirst du erkennen, dass alles genau auf sein perfektes Timing ausgerichtet war. Jetzt, da du die Zeichen verstehst, muss eines gesagt werden: Wie du auf den Prozess reagierst, bestimmt wann und wie du die Verheißung erlebst. Viele geben auf halbem Weg auf, viele sehen die schwierige Lage und denken: Gott hat mich vergessen. Aber höre gut zu. Was wie eine Verzögerung aussieht, ist in Wahrheit Gottes perfektes Timing. Lass nicht zu, dass Ungeduld dich aus deiner Bestimmung reißt. Als Petrus Jesus auf dem Wasser gehen sah, hatte er genug Glauben, um aus dem Boot zu steigen. Doch kaum wurden die Winde stärker, begann er zu sinken. Und Jesus fragte ihn: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Matthäus 14,31. Weißt du, was das uns lehrt? Dass der größte Feind der Verheißung nicht der äußere Widerstand ist, sondern der innere Zweifel. Wenn der Feind dich nicht aufhalten kann, wird er versuchen, dich zum Aufgeben zu bringen. Aber du darfst nicht aufgeben. Du bist schon so weit gekommen. Du hast Prüfungen durchgestanden, Kämpfe gewonnen, schwere Tage überlebt. lass dich jetzt nicht besiegen. Die Zeit der Ernte naht. Derjenige, der verheißen hat, ist treu. Und hier kommt etwas Mächtiges. Wenn Gott handelt, kann nichts es aufhalten. Was zuvor blockiert war, wird freigesetzt. Was verschlossen schien, öffnet sich. Was unerreichbar schien, kommt dir entgegen. Als Gott Josef zum Herrscher über Ägypten bestimmte, gab es keine Verzögerung mehr. An nur einem einzigen Tag verließ er das Gefängnis und betrat den Palast. So wirkt Gott. Vielleicht befindest du dich heute mitten im Prozess. Vielleicht bist du müde, wartest und fragst dich, wann deine Zeit kommt. Aber bewahre diese Wahrheit in deinem Herzen. Gott hat dich nicht vergessen. Er ordnet alles. Und wenn der richtige Moment kommt, wird alles Sinn ergeben. Jesaja 60, 22 sagt, der Kleinste wird zu tausend und der Geringste zu einem mächtigen Volk. Ich, der Herr, werde es zu seiner Zeit eilends ausführen. Gottes Timing versagt nie. Halte einfach weiter am Glauben fest. Gehe weiter vorwärts. Vertraue weiterhin. Denn wenn Gott dir etwas Großes geben will, wird er dich selbst darauf vorbereiten, es zu empfangen. Es gibt Momente, in denen Gottes Schweigen lauter spricht als jede Antwort. Du betest, suchst, rufst, aber es scheint, als wäre der Himmel verschlossen. Und die Wahrheit ist, wenn Gott dabei ist, etwas Großes zu tun, bleibt er oft still. Nicht, weil er dich verlassen hat, sondern weil er im Verborgenen arbeitet. So wie ein Lehrer während einer Prüfung schweigt, bleibt Gott still, während er dich für die Verheißung formt. Dieses Schweigen kann mit einem tiefen Verlangen nach seiner Gegenwart einhergehen. Plötzlich spürst du eine stärkere Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihm, einen brennenden Wunsch, ihn mehr zu suchen, ihm näher zu kommen als je zuvor. Das geschieht nicht zufällig. Gott zieht dich näher zu sich, weil er dir etwas Größeres offenbaren möchte. Er will dein Herz auf das vorbereiten, was kommt, und dann beginnen Zeichen zu erscheinen, die wie Zufälle wirken, aber in Wirklichkeit göttliche Antworten sind. Du denkst an etwas. Und kurz darauf hörst du eine Predigt genau zu diesem Thema. Du bittest um eine Richtung und plötzlich begegnet dir jemand mit genau dem Wort, das perfekt auf deine Situation passt. Das ist kein Zufall. Gott bestätigt, dass er alles lenkt. So war es auch bei Samuel, als er hörte, wie Gott ihn beim Namen rief, es aber zunächst nicht verstand. Er musste von Eli lernen, die Stimme des Herrn zu erkennen. Und vielleicht versucht Gott, zu dir zu sprechen, aber du hast es noch nicht bemerkt. Sei wachsam. Wenn er dich zu etwas Großem führen will, sendet er Botschaften durch Menschen, durch sein Wort, durch Umstände. Und es gibt etwas, das du wissen musst. Die Hoffnung, die in deinem Herzen aufkeimt, ist nicht nur das Produkt deines eigenen Wunsches. Oft beginnt Gott, deine Geschichte zu verändern, indem er deine Hoffnung erneuert. Auch wenn sich äußerlich noch nichts verändert hat. Plötzlich hast du das Gefühl, dass etwas bevorsteht, als ob Gott dir tief im Inneren eine Gewissheit einhaucht. All das sind Zeichen. Gott tut nichts, ohne vorher den Boden vorzubereiten. Er stellt dir keine Verheißung in Aussicht, ohne dein Herz darauf vorzubereiten, sie zu empfangen. Wenn du also durch diesen Prozess gehst, wenn Gottes Schweigen anhaltend ist, wenn dein Herz nach seiner Gegenwart dürstet, wenn um dich herum Zeichen auftauchen, dann freue dich. Denn wenn Gott etwas Großes tun will, gibt er immer denen einen Hinweis, die auf seine Stimme achten. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, es gibt eine unumstößliche Wahrheit, Gott irrt sich nicht. Die Zeit, die sich lang anfühlt, die Fragen, die noch unbeantwortet sind, die Tage, die monoton erscheinen, all das ist Teil des Prozesses. Gott arbeitet präzise und verschwendet keinen einzigen Moment. Wenn er zugelassen hat, dass du bis 2020 hierher gekommen bist, dann deshalb, weil es einen Zweck gibt, einen größeren Plan, der ausgeführt wird. Was du jetzt tun musst, ist standhaft bleiben. Das Warten kann ermüdend sein, das Schweigen kann herausfordernd sein, aber diejenigen, die dem Herrn vertrauen, erneuern ihre Kraft. Sie gehen, ohne zu ermüden, sie laufen, ohne zu ermatten, Jesaja 40, 31. Deine Stärke kommt nicht aus den Umständen, sondern aus der Gewissheit, dass Gott treu ist. Denke daran, dass niemand verhindern kann, was Gott für dein Leben bestimmt hat. Die Zeit der Prüfung mag lang gewesen sein, aber wenn sich die Verheißung erfüllt, geschieht alles auf übernatürliche Weise. Was blockiert war, wird freigesetzt, Türen öffnen sich, die richtigen Verbindungen entstehen. Und das, was unmöglich schien, wird vor deinen Augen Wirklichkeit. Und wenn es soweit ist, wirst du erkennen, dass alles seinen Sinn hatte. Du wirst sehen, dass die Nächte des Gebets, die vergossenen Tränen, die Zeiten des Wartens nicht umsonst waren. Gott war die ganze Zeit da und hat dich darauf vorbereitet, das zu empfangen, was er längst für dich vorgesehen hatte. Vertraue also. Halte fest an der Verheißung. Lass nicht zu, dass Müdigkeit deinen Glauben raubt oder dass Entmutigung dich vom Ziel abbringt. Gottes Zeitplan irrt nie, und wenn er handelt, kann nichts es aufhalten. Möge dieses Wort in dir lebendig bleiben. Möge dein Glaube unerschütterlich bleiben. Denn der, der es verheißen hat, ist treu, es auch zu erfüllen. Und zur rechten Zeit wirst du mit eigenen Augen sehen, was Gott bereits für dein Leben vorbereitet hat. Nun möge dieses Wort in deinem Herzen verankert bleiben. Möge dein Glaube gestärkt werden. Möge deine Hoffnung erneuert werden. Denn deine Zeit kommt. Möge Gott dein Leben erleuchten und segnen.